Die bündische Gliederung der Druiden und der SS. Die Römer zerstörten die Welt der Kelten, wie auch später die Welt der von den Veden geprägten Inder, sowie die Welt der Perser im arischen Iran durch die Hunnen und die Mongolen zerstört werden sollte. Die keltischen Könige regierten über Verbände in der Art der Atlanter, wobei sie sich in gewissen Zeitabständen in ihren inmitten ihrer Gebiete gelegenen heiligen Städten zu Ratssitzungen zusammenfanden, in denen über den Stand der Dinge in den einzelnen Staaten beratschlagt wurde. Der Druide sprach zu Beginn und am Schluss der Ratssitzung. Alles spielte sich mehr oder weniger in gleicher Weise so ab, wie es uns von Plato in seinem Atlantis berichtet wird. Die Katharer begünstigten im Languedoc ebenfalls eine staatliche Ordnung des Zusammenschlusses von Volksverbänden. Wie die Kelten Irlands, so liebten auch die Völker des Südens ihre Freiheit über alles. Es ist dies ein nordisch-hyperboreisches Vermächtnis, das seine älteste Ausdrucksform sowohl in den germanischen Stämmen, die bei den großen Erdkatastrophen abgesplittert wurden, als auch in den Männerbünden auf Leben und Tod verschworener Kampfgemeinschaften hat, die sich jedoch gleichzeitig durch weitgehende sittliche und geistige Unabhängigkeit des Einzelnen von seinem Oberhaupt oder Führer auszeichneten. Die SS hatte die Absicht, in unserer Zeit ein bündisches Europa blutsverwandter Vaterländer zu schaffen, das unter geistiger Leitung der Eingeweihten des Schwarzen Ordens stehen sollte. Fast bei Beendigung des Krieges veröffentlicht das Hauptquartier der SS ihr Charlottenburger Manifest als Antwort auf die von den Alliierten in der Erklärung von San Francisco verbreiteten demokratischen Grundsätze. In dem Manifest der SS werden die Grundsätze der neuen Ordnung dargelegt, der organische, lebenswichtige Sinngehalt des Dritten Reiches und des Europäischen Staatenbundes. Der SS-Orden sprach da schon nicht mehr für Deutschland allein, da er im Jahre 1945 zum größten Teil aus Angehörigen aller europäischen Völker bestand. Von 1 Million Angehörigen der Waffen-SS waren mehr als 600.000 keine Deutschen. Im Kreuzzug gegen den Bolschewismus war ganz Europa vertreten und es gab auch Freiwillige aus anderen Erdteilen. In der SS gab es Spanier, Belgier, Franzosen, Holländer, Norweger, Schweden, Italiener, Engländer, Amerikaner, Tschechen, Ungarn, Kroaten, Russen, Inder der Legion von Subhas Chandra Bose und sogar Tibeter. Es ist bekannt, dass die letzten und am erbittertsten kämpfenden Verteidiger des Bunkers von Hitler in Berlin die Franzosen der Division Charlemagne waren. In seinem Buch »Berlin, Vida o Muerte« Berlin auf Leben und Tod, schildert Miguel Esquerra, der Befehlshaber der spanischen SS-Division, dass Goebbels sagte, »Wo auch immer ihr Menschen mit völliger Todesverachtung kämpfen seht, sind es Spanier.« Er fügt noch hinzu, dass Hitler ihn zum Bunker kommen ließ, um ihm die höchste Auszeichnung zu verleihen und ihm die deutsche Staatsangehörigkeit anzubieten. Esquerra schreibt, dass er voller Bewegung gedankt hatte, sie aber mit den Worten »Solange ich lebe, werde ich Spanier bleiben« ablehnte. Die russischen, ukrainischen und kaukasischen Truppen unter dem russischen General Wlasow beliefen sich auf mehr als 200.000 Mann, die gemeinsam mit den Deutschen kämpften. Nach Beendigung des Krieges lieferten die Amerikaner sie an die Bolschewiken aus, wobei sie wohl wussten, welches Schicksal sie dort erwartete. Im August 1941, beziehungsweise einen Monat nach dem Beginn der Operation Barbarossa, wie der Angriff auf Sowjetrussland bezeichnet wurde, man wählte hierfür als Symbol jenen im Erdinneren schlafenden Kaiser, erklärte Hitler einer Gruppe seiner Gefolgsleute, dass die Energiequellen der Zukunft im Wasser, im Wind, in den Gezeiten, in der Kohle und für Gas in den Jauchegruben zu finden seien. Am 8., 9. und 11. September wendete er sich wieder an seine Kameraden und sagte seherisch, »Wenn ich das nur noch dem europäischen Volk verständlich machen könnte, was der Raum im Osten für unsere Zukunft bedeutet. Dorthin werden die Norweger, die Dänen, die Schweden, die Holländer ziehen, in jene unermesslichen Gebiete, die einen Teil des Reiches bilden werden. Ich werde diesen Tag nicht erleben, aber ich freue mich für das deutsche Volk, dass dafür Engländer und Deutsche zusammenstehen werden. Wenn man sich die Menge von schöpferischen Kräften vorstellt, die im europäischen Raum schlummern, in Deutschland, in England, in den nordischen Staaten, in Frankreich, Italien und in Spanien, müssten wir wohl einsehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika tatsächlich nur wenig bedeuten. Der Schlüssel zu unserer Macht wird darin liegen, dass es quer durch das neue Reich nur ein einziges Heer, eine einzige SS, eine einzige Verwaltung geben wird. Kurzschriftnotizen von Heinrich Heim, Adolf Hitler Monologe im Führerhauptquartier 1941 bis 1944, Heine Taschenbuch 1980. Der Plan der SS für die Nachkriegszeit bestand in der Schaffung eines nicht nur sprachlich, sondern auch völkisch gegliederten, untereinander verbündeten Abendlandes. Das ganze Nationalitätenproblem, das von dem in den Westen eingeschleuste Kommunismus zur Erreichung seiner Ziele hochgespielt wird, wäre dann beseitigt als Ergebnis einer organischen, lebenswichtigen, nicht nur auf Vernunft bezogene Sinngebung. Die großen künstlichen Menschenzusammenballungen, welche die Völker gegenwärtig bilden, würden gegenüber freiwilligen Verbindungen der blutsverwandten Vaterländer in den Hintergrund treten. Man hätte dadurch das baskische Problem, das freilich kein Sprachenproblem ist, sondern das viel tiefer liegt, das irische, das katalanische, das Problem von Languedoc, das kroatische, das armenische und das ukrainische Problem gelöst. Man weiß, dass Eamon de Valera beim Verschwinden Hitlers ein Beileidstelegramm übersandte und, soweit es mir bekannt ist, hat sich niemand erdreistet, ihn in ein Irrenhaus zu sperren, wie man das mit Ezra Pont und Knut Hamsun getan hat. Über jenen Bund blutsverwandter Völker gibt es eine Landkarte, die sich im Besitz der SS befand. Die Hauptstadt des Bundesstaates Europa wäre Wien oder Prag geworden. In dem Buch von Saint-Loup, die SS des Goldenen Vlieses, dem großartigen Heldenepos über den Kampf der Division Leon de Grelz an der russischen Front, wird geschildert, wie Hitler den Traum de Grelz von der Wiederherstellung des Reiches Karls des V., des großen burgundischen Vaterlandes, billigte und wie er sich auch Berlin als die Hauptstadt eines wiederhergestellten Europa vorstellte, das sich in heldenhaften Kampfe gegen die Elementarwesen seine Existenzberechtigung errungen hatte. Die SS hatte vor, den Orden in der Nachkriegszeit zu festigen, im Stile des alten Templerordens und des Deutschritterordens, an den Grenzen zum Osten hin eine stete Verteidigungsbereitschaft aufrechtzuerhalten und das arme Europa in eine Macht zu verwandeln, die den großen asiatischen Raum besiedeln und zivilisieren sollte, wobei man sich auf das von Saint-Loup häufig zitierte luziferische oder faustische Axiom stützte. Ost minus West ist gleich Null. Den zum Kaukasus vorrückenden SS-Divisionen folgten Ingenieure, Unternehmer und Wissenschaftler, die Männer mit dem Wissen um die wiedererlangte magische Technologie. Die SS-Gendarmerie sollte in den landwirtschaftlichen Gebieten vom Kaukasus bis an die Ostsee mit Hilfe einer Kette befestigter Städte ein Europa von 500 Millionen Menschen beschützen. Die zivilisatorische Sendung würde sich bis zur Meerenge der Beringstraße erstreckt haben. Die auf Blutsverwandtschaft begründete Mission hätte sich auch auf die beiden Erdteile Amerikas, die man früher Albanien und Vritmanaland nannte, erstreckt. Ja, sie hätte sich auf den ganzen Planeten bezogen, denn man hatte eine tiefgreifende, den Lebensgrund aller berührende Lösung gefunden, auch in Übereinstimmung mit der hyperboreischen und atlantischen Überlieferung von den weißen Göttern mit den fernsten Ursprüngen dieser mythischen Religion. Zufolge der dann im Weltkrieg alles überschwemmenden Leidenschaft weiß man davon nichts und die Wahrheit kennt man schon nicht mehr und man beharrt einzig und allein auf den Darstellungen, wie sie die Propaganda der Siegermächte den Völkern aufgezwungen hat. Man weiß insbesondere nichts davon, dass man im inneren Kreise der SS unter den Eingeweihten der Ordensburg Wewelsburg, der SS Gleiser, der SS Kirche, unter den Sonnenmenschen die Dinge ganz anders sah und behandelte als sonst üblich. Im Strudel der politischen Ereignisse, die durch das Schicksal sowie durch die leitende Willensimpulse von eingeweihten gegnerischen Strömungen noch beschleunigt wurden, hat man dann alles in ihre sichtbare politische Kundgebung verfälscht und diese Geschichtsfälschungen späterhin verbreitet.